Kundgabe 910. Empfangen durch Bertha Dudde am 12.05.1939. Geistiges Schauen. Die der Welt frönen, können nicht erfassen geistigen Reichtum. Doch die in Gott leben, denen wird gegeben im Übermaß. Und so ist gar leicht zu erkennen, wer in der Wahrheit steht und wer dem Irrtum unterliegt. Und also wird niemals ein Blinder im Geiste sich vermessen dürfen, ein Urteil zu fällen. Denn er sieht mit den Augen der Welt. Und diese dringen nicht ein in geistiges Gebiet. Umgekehrt aber wird ein geistig reger Mensch Einblick nehmen dürfen, und alle Hindernisse werden von seinem geistigen Auge schwinden, und was er erschaut, ist nicht mit bloßem Auge sichtbar und dennoch klar und deutlich dem Auge des Geistes wahrnehmbar. Diesen Zustand zu erreichen ist außerordentlich beglückend für den Erdenmenschen und wird ihm auch nicht verwehrt sein. Nur bedarf es des stärksten Willens des Menschen, sich die Gabe, geistig zu schauen, zu eigen zu machen. In jeder Materie ist Geistiges verborgen, und es muss sonach dieses Geistige unweigerlich in Funktion treten. Und diese Tätigkeit ist es, die sichtbar dem geistig Schauenden in Erscheinung tritt. Es ist wie ein ständiges Verwenden geistiger Kraft. Es ist ein in aller Regelmäßigkeit stattfindender Austausch, zuströmender und ausgehender Kraft und also ein ständiges Pulsieren der von Gott durch alle Schöpfungswerke geleiteten Urkraft, wozu ein jedes Wesen wie eben jedes Schöpfungswerk durch sich selbst beiträgt. Was der Mensch geistig zu schauen vermag, steht in keinerlei Zusammenhang mit irdischen Fähigkeiten solcher Wesen, sondern ist eine völlig isolierte Tätigkeit. Und nur der wirklich geistig vorgeschrittene Mensch kann sich willkürlich und zu jeder Zeit in den Zustand versetzen, wo ihm das geistige Schauen möglich ist. Und es setzt dies immer auch den Willen voraus, irgendwelchen Nutzen zu ziehen aus solcher Gnade. Und daher wird vom göttlichen Schöpfer erst dann solches zugelassen, wenn keine Gefahr eines zwangsläufigen Glaubens mehr vorliegt. Wenn also, was auch das Erdenkind zu sehen bekommt, dieses keinen schädigenden Einfluss auf die Seele des Betreffenden ausübt. Und daher sind nur solche Erdenkinder zugelassen, die schon eine gewisse geistige Reife verzeichnen können. Das heißt, es muss der Schauende mit wachem Sinn wiedergeben können, was er sieht. Und es auch vollauf selbst fassen können, welche Bestimmung aller Tätigkeit zugrunde liegt, auf dass er, rein irdisch gesehen, durch diese immerwährende Tätigkeit selbst aufs Äußerste angespornt wird, um wiederum dem Geistigen in sich alle Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten. Wer geistig zu schauen vermag, der wird auch bald die Materie überwunden haben und nur noch der Mitmenschen wegen auf Erden belassen bleiben. Denn ihm selbst wird dieser Zustand schon ein Weilen in höheren Sphären sein. Und es wird die Materie gleichsam zurückgelassen, denn sie gehört nicht in jene Welt. Doch dem Erdenmenschen bringt ein bewusstes Schauen in das geistige Reich unsagbaren Nutzen und soll daher angestrebt werden mit vollem Willen. Gilt es doch, den geistigen Reichtum zu vermehren und sich unvergängliche Schätze zu sammeln für die Ewigkeit. Amen.